Hi, hi, hi, and a good morning. Hallo, hallo, hallo und einen guten Morgen. I said I need to talk a little bit more about verse 4. Ich sagte, dass ich ein bisschen mehr über Vers 4 reden muss. So look, Paul is telling us that he did not want to have any persuasive arguments. Paulus sagt, dass er keine überzeugenden Argumente haben will, sondern but to prove to you the almighty power of God's Holy Spirit. Euch die allmächtige Kraft von Gottes Heiligem Geist beweisen. Now we understand, I hope that by now you understand this too. Wir wissen und ich hoffe, dass du das mittlerweile auch verstehst. That it is the Holy Spirit that releases the power of the supernatural. Dass es der Heilige Geist ist, der die Kraft des Übernatürlichen freisetzt. You know, people try to have a manifestation of the supernatural, but don't have a close walk with the Holy Spirit. That will not work. Viele Menschen versuchen, eine Manifestation des Übernatürlichen zu erreichen, haben aber keine enge Beziehung zum Heiligen Geist. Das funktioniert nicht. Now look, I learned an incredible simple key. Ich habe einen unglaublich einfachen Schlüssel entdeckt. Jesus said in his words just before he left this earth. Jesus sagte, kurz bevor er die Erde verließ. When he was talking to the disciples about the Holy Spirit in John 14, 15, 16. Als er in Johannes 14, 15 und 16 zu den Jüngern über den Heiligen Geist redete. He was telling them that the Holy Spirit basically, I'm summing this thing up. Sagte Jesus, dass der Heilige Geist, ich fasse es kurz zusammen. He said that the Holy Spirit will never point to himself, but always point to Jesus. Dass der Heilige Geist niemals auf sich selbst, sondern immer auf Jesus verweisen wird. So, if you want to preach your nice gospel very beautifully presented. Wenn du also ein nettes Evangelium predigen willst, das sehr schön präsentiert wird. But it's not Jesus. Aber nicht auf Jesus verweist. The Holy Spirit's not going to back that up. Wird der Heilige Geist das nicht unterstützen. The Holy Spirit will not back up your nice and clever words. He will back up Jesus. Der Heilige Geist wird deine schönen und klugen Worte nicht unterstützen. Er wird Jesus bestätigen. So this is why Paul was so sure of the power of the Holy Spirit, because his message was Jesus. Deshalb war sich Paulus der Kraft des Heiligen Geistes so sicher, denn seine Botschaft war Jesus. So once Jesus is the focus, you can trust that the Holy Spirit's power is there now. Sobald also Jesus im Mittelpunkt steht, kannst du darauf vertrauen, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist. So this is why people, Jesus, Jesus and Jesus again, and then you can trust the Holy Spirit for his power. Und deshalb, Leute, Jesus, Jesus und nochmals Jesus, und dann könnt ihr auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. And this is why if Jesus can be the center and the focus, the Holy Spirit is going to have fun to manifest his power. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, wird der Heilige Geist Spaß daran haben, seine Kraft zu manifestieren. Look, verse 5. Schau, Vers 5. For God intended that your faith not to be established on man's wisdom, but by trusting in his almighty power. Denn Gott hat gewollt, dass euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf dem Vertrauen in seine allmächtige Kraft. You see, the power of God can only be released through Jesus. Du siehst, die Kraft Gottes kann nur durch Jesus freigesetzt werden. And I tell you why. Ich sage dir auch, warum. Because without Jesus you can't even come to God. Weil du dich ohne Jesus gar nicht an Gott wenden kannst. So how are you going to come to God and say, God, I want to see your power, unless it's through Jesus? Wie sollst du also zu Gott kommen und sagen, Gott, ich möchte deine Kraft sehen, es sei denn, es geschieht durch Jesus. You can go through the whole Bible from the beginning and the end and you will see you can't get around Jesus. Du kannst die ganze Bibel vom Anfang bis zum Ende durchlesen und du wirst feststellen, dass du um Jesus nicht herumkommst. You know, we need to come to this place where all of our trust is in his mighty power. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem unser ganzes Vertrauen in seiner mächtigen Kraft liegt. And his mighty power is released through Jesus. Und seine mächtige Kraft wird durch Jesus freigesetzt. Let's go to verse 6. Gehen wir zu Vers 6. However, there is a wisdom that we continually speak of when we are among the spiritually mature. Es gibt aber eine Weisheit, von der wir ständig sprechen, wenn wir zu den geistlich Reiferen gehören. So he first says he doesn't come with words of wisdom, and then he says there is a wisdom. Zuerst sagt er also, dass er nicht mit Worten der Weisheit kommt, und dann sagt er, dass es eine Weisheit gibt. I love how through this whole chapter he goes through this same paradox. Ich liebe es, wie er in diesem Kapitel immer wieder dieses Paradox aufgreift. You know, man's wisdom is foolishness to God, but God's wisdom is foolishness to man. Die Weisheit des Menschen ist eine Torheit für Gott, aber die Weisheit Gottes ist eine Torheit für den Menschen. And he said that only the spiritual mature understand the true wisdom. Und er sagt, dass nur geistlich reife Menschen die wahre Weisheit verstehen. You know, spiritually mature people, they will always understand the wisdom of God because it's simplicity. Geistlich reife Menschen werden die Weisheit Gottes immer verstehen, weil sie einfach ist. And he will actually tell us in this whole context, the wisdom is Jesus. In diesem Zusammenhang sagt er uns, dass Jesus die Weisheit ist. You know, when I see how many Christians base their life on human earthly wisdom, it's really sad. Wenn ich sehe, wie viele Christen ihr Leben auf menschliche irdische Weisheit gründen, ist das wirklich traurig. And I'm not saying this judgmentally, because I understand the temptation. Ich sage das nicht verurteilend, denn ich verstehe die Versuchung. Because basically we've never really taught to be completely dependent on God's wisdom, which is Jesus Christ. Im Grunde genommen haben wir nie wirklich gelehrt, sich ganz auf Gottes Weisheit zu verlassen, die in Jesus Christus liegt. You know, I was thinking a lot about the church. Ich habe sehr viel über die Gemeinde nachgedacht. For many, many years now. Viele Jahre lang. And if you really think about it, und wenn du wirklich darüber nachdenkst, almost every aspect of the church we have based either on the old covenant or on the methods of this world. Basieren fast alle Aspekte der Gemeinde entweder auf dem alten Bund oder auf den Prinzipien dieser Welt. Think about this. Denk mal darüber nach. A worship leader is an old covenant idea. It's not in the new covenant. Ein Lobpreisleiter ist eine Idee des alten Bundes. Im neuen Bund gibt es ihn nicht. The way we have organized leadership is usually from the system of this world. Die Art und Weise, wie wir Leiterschaft organisiert haben, entspricht meistens dem System dieser Welt. Even how we use money in the church is nothing to do with the heart of God and the new covenant. Auch wie wir in der Gemeinde mit Geld umgehen, hat nichts mit dem Herzen Gottes und dem neuen Bund zu tun. If you really look inside of the church, you will see it is either old covenant or human wisdom. Wenn du wirklich in die Gemeinde hineinschaust, wirst du feststellen, dass es entweder der alte Bund oder menschliche Weisheit ist. Well, I have good news for you. Doch, ich habe gute Nachrichten für dich. Jesus is building his true church and the true church has to do with God. Wisdom, which is Jesus in the center. Jesus baut seine wahre Gemeinde und die wahre Gemeinde hat mit Gottes Weisheit zu tun, die Jesus in den Mittelpunkt stellt. I think I need to stop and talk some more about it tomorrow. Ich glaube, ich muss morgen noch einmal darüber reden. See you guys. Bis dann, Leute.